Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Ja, natürlich ist die Freude über diese Entscheidung eine sehr große, zumal sie ja eine Entscheidung des Radiopublikums ist. Wir empfinden diese Auszeichnung auch als Aufforderung und Ermunterung, weiterhin im Landesstudio Tirol Hörspiele zu produzieren. Sagt Martin Seiler, Regisseur des Hörspiels Märzengrund. Dieses Hörspiel von Felix Mitterer wurde zum Hörspiel des Jahres gewählt. Erzählt wird die wahre Geschichte des Bauernsohns Elias, der 1968, kaum 20 Jahre alt, radikal mit dem Leben im Tal bricht. Elias zieht sich in ein abgelegenes Gebirgsgebiet im Zillertal, den Märzengrund, zurück. Dort lebt er unter äußerst kargen Bedingungen. Darüber hinaus hat Felix Mitterer die Konsequenzen einer solchen Entscheidung gezeigt. Er erzählt von der Natur in sehr poetischer Weise als einem großen Gegenüber, einer Heilerin für das Seelische, und er lässt auch ahnen, was passieren könnte, wenn dieses Gegenüber verloren geht, das inzwischen zum Fundament einer neuen Lebensform geworden ist. 40 Jahre kehrt Elias nicht mehr ins Tal zurück. Wie ein Mensch einen extremen Weg geht und wie seine Umgebung darauf reagiert, das schildert Felix Mitterer in diesem Stück. Aufgenommen wurde das Hörspiel auch an Originalschauplätzen im Märzengrund mit einem Zillertaler Ensemble in Zillertaler Mundart. Regisseur Martin Seiler. Dieser Dialekt ist sehr musikalisch und sehr reich an uralten Wortformen, und er hat uns eine Aura des Authentischen, des Wirklichen ermöglicht, die wir im Hochdeutschen wahrscheinlich nie erzielt hätten. Die im Hörspiel Mitwirkenden treten auch beim Kulturfestival Stummer Schrei in Stumm im Zillertal auf. Märzengrund war ein Auftragswerk des Festivals an Felix Mitterer. Allerdings hat Felix Mitterer den Stoff für das Hörspiel neu und stark bearbeitet. Das Hörspiel ist also kein bloßes Replay des Theaterstücks. Die Musik für das Hörspiel komponierte die Tirolerin Maria Mahr. Märzengrund, ein Hörspiel von Felix Mitterer. Oft ist dunkel warm. Dunkel. Ganz dunkel und ein Donnerwurm zu hören. Der Himmel kohlschwarz und schwefelgelb. Und ich mich gerecht. Bin gewachsen. Wie die Fahnen im Wald bin ich gewachsen. Die Blitze in Kreuz und Quer beim Himmel zuckt. Immer nachender, es kommen nachender. Der Abstand zwischen Blitz und Donner immer kürzer. Und ich bin gerannt. Gerannt bin ich. Hein ins Gewitter gerannt. Da krieg ich Schutz. Unter die Gewitterwolken krieg ich Schutz. Hab den Kleiderkasten hinter mir lassen. Hab das Zimmer hinter mir lassen. Und das Altersheim. Außen bin ich bei der Tür. Außen und eine am Märzengrund. Der Bussard ist über mich geflogen. Und Rech und Fuchs sind neben mir gelaufen. Und die Schlange hat sich um meinen Hals umgerindelt. Und ich bin Bussard gewesen. Und Rech und Fuchs und Schlange. Links und rechts vor und hinter uns haben die Blitz eingeschlagen. Und gleichzeitig hat's tuscht und kracht, als ob die Welt untergang. Und ich hab geschrien vor Freude. Meidi, der Elias kommt, der Elias mit die Gamsa und kommt. Wart auf mich, bin gleich da. Und der Regen hat mich wachsen lassen. Wachsen, immer mehr wachsen. Über die Baumhausen bin ich gewachsen, weit über die Baumhausen. Ich, der Wilde vom Märzengrund. Und oft war ich oben. Oben. Ganz oben an die Berg. Endlich frei. Frei. Endlich ganz frei. Er war ganz ein normales Kind in Sir Elias. Viel gelesen hat er. Ja, warum auch nicht? Ich habe ihn mit Büchern versorgt. Gebrauchte. Robinson Crusoe, Nils Holgersson, Huckleberry Finn. Der Vater hat manchmal Angst gehabt, der Bub wird verschoben von dem vielen Lesen. Na, überhaupt nicht. Als Kind schon unrepariert und das alte Radio. Einmal ist ganz hinten im Märzengrund ein Sportflugzeug abgestürzt. Der Elias ist eine, 9 Jahre ist er gewesen. Hat die Instrumente und das ganze Zeug ausgebaut, hat es untersucht und repariert. Sogar in seinem Traktor hat er gerichtet, mit 12 Jahren, das Heiligtum vom Vater. In der Volksschule der Beste, aber auch daheim am Hof immer fleißig mitgeholfen. Ganz ein normales Kind. Oft die landwirtschaftlichen Fachschulen gemacht, er sollte ja den Hof übernehmen. Den Führerschein gemacht und der Vater hat ihm gleich ein Buch 500 gekauft. Und ich übertrieben gefunden, was so ein Fahrzeug kostet. Mama, ich brauche da Geld für den Benzin. Wo denn aus schon wieder? Zum See, zum Ochensee. Was tust du denn alleweil am Ochensee? Ja, mit den Kollegen halt. Ach, Gesellen hast. Wir tanzen ja grad. Ich mag das nicht. Und mich erkundigt über sie. Die meint mit den Gamsaugen, heißt man sie. Wenn du jung bist, von mir kriegst du kein Benzingeld mehr. Fast 2 Jahre lang ist gut gegangen mit dem Elias, ganz gut sogar. Dann in die Weihnachtsferien, da war er auf einmal so still. Du ihn aufmuntern, sage ich zu seiner Schwester, zu Erika. Das hat sie nämlich immer schon gut können. Ist mir aber nicht gelungen. Er war so abwesend, so furchtbar abwesend. Das Weihnachtsevangelium hat er vorgelesen, aber sonst kaum ein Wort gesagt. Nach den Ferien ist er zurück nach Rotholz und Ende Jänner ruft der Geistliche an, der Kaplan, und sagt, wir müssen den Elias abholen, weil der sei krank. Der Vater hat ihn geholt. Wir haben uns gedacht, er hat halt irgendein, wie soll ich sagen, so ein körperliches Gebrechen. Aber da war nichts. Er hat einfach nichts mehr geredet und nur noch mit einem langen Blick vor sich hingestarrt. Hat sich daheim ins Bett gelegt und ist 14 Tage nicht mehr aufgestanden. Und dann hab ich ihn mit dem Strick erwischt im Stall. Das muss man sich einmal vorstellen. Will der Elias sich aufhängen? Wir haben sofort den Hausarzt geholt. Und der hat gesagt, mei, das ist ein junger Mann, sobald der eine Freundin hat, vergeht es wieder. Erika? Du bleibst jetzt bei ihm, Tag und Nacht, und passest auf, dass er sich nichts antut. Ich mach dich verantwortlich. Was ist denn, Elias? Was ist denn? Sag mir's. Ich mag an der Welt nicht mehr leben. Was ist denn so schlimm an der Welt? Es ist die gleiche Welt, in der du vor ein paar Monaten noch gelacht und dich gefreut hast. Aber ich bin immer der Gleiche. Ich mag mich nicht anrichten lassen. Haben wir nach Innsbruck in die Psychiatrie einliefern lassen. Innsbruck, nicht Hall. Das Langhaus in Hall hat einen furchtbaren Ruf gehabt. In Innsbruck war der Elias ein Privatpatient beim Primar. Der Bauer hat dafür 3 Kühe verkauft. Schaut drum, weil genutzt hat es als zusammen nix. Der Primar war ziemlich sauer auf den Elias. Er ist in keinster Weise kooperativ, überhaupt keine Krankheitseinsicht, hat er zu uns gesagt. Die Medikamente spuckt er im Klo wieder aus. Also müssen wir ihn fixieren und ihm Infusionen geben. Was auch nicht einfach ist, weil er sich so heftig wehrt. Also bleibt nur der Käfig. Aber er ist ja gerade gemütskrank, Herr Primar. Die Mutter hat recht, Herr Primar. Eine Depression hat er. Entschuldigung, das ist doch nicht die richtige Behandlung. War der Primar auf ihn sauer. Der Elias sei nicht nur depressiv, sondern hätte noch dazu eine schwere Paranoia. Und er muss noch mindestens ein Jahr lang bleiben. Ah, soll der Bauer noch ein paar Kühe verkaufen, ha? Ich will ihn jetzt sehen, Herr Primar. Ich will meinen Buben sehen. Los mir auf die Alm, Mama. Hat noch ein bisschen Schreierei braucht und eine Unterschrift, dass sie die Verantwortung übernimmt. Dann hun ihn mitnehmen dürfen. Juni war's und er ist gleich auf die Alm in Merzengrundeiche. Meiter, das Gott. So frei. Eine Erlösung. Aus der hellen Himmel auf ihn, ins Paradies. Kein Käfig mehr, wo's mich eingesperrt haben wie ein wildes Viech. Gerade die Weiten vom Merzengrund. Die Matten, die Wälder, die Berge und die Luft. Die nach Bambich, nach Kräutern, nach Almrosen geschmeckt hat. Gränt bin ich wie die Gamsen. Und oft wieder stundenlang im Gras gelegen. Die Kühe neben mir haben zufrieden geschnaubt und haben mich mit den Wochenschnauzen angestupst. Grüß dich, Elias. Bist du endlich wieder da? Das war ja sein Revier. Hat er kennt von Kind auf. Ich war schon auch oben. Beide waren wir oben, schon als Kleiner. Haben beim Heuen geholfen, in der Gminde und im Niederleger. Damit die Kühe im Frühjahr und im Herbst was zum Fressen haben. Wenn es nicht nur Gras gibt oder wenn es auch schneit. Geh, du warst ja nie so gern auf der Alm, Erika. Nein, ich hab gleich einmal Heimweh gekriegt. Nach dem Hof, nach dem Dorf. Wenn da oben ein Gewitter war. Du lieber Gott, hat das Schicht, hab ich mich gefichtet. Und vor die Kreuzer dann. Mei, hab ich Angst gehabt vor denen. Witzelweise sind sie manchmal in der Sonne gelegen und haben sie aufgerichtet und gefaucht. Grausig. Die hat das nichts ausgemacht, schon als Kind nicht. Hat ja so viel zu schauen gegeben. Den Murmelpfiff habe ich gelernt. Die sind rausgekommen aus den Löchern, wenn ich pfiffen habe. Haben sie aufgerichtet und geschaut? Hö, der Elias ist. Haben sie gar nicht mehr gefürchtet von mir. Und Sturnadler hast du auch nachmachen können. Ist ja über mir gekreist und hat sich gewundert. Und ich habe mir vorgestellt, ich hocke auf ihm und fliege mit ihm. Wie der Nils Holgersen auf seiner Wildgans. Ganz allein war der manchmal auf dem Hochleger, in der Schacht, wo es fast nur mehr Felsen und Gröll gibt. Nur kleine Grasflecken dazwischen. Wenn wir am Tal unten bei der Heuarbeit waren, haben sie mich manchmal zu ihm aufgeschickt, mit einem Rucksack voller Brot und Nudeln. Wie der schon als Kind mit den Kühen hat umgehen können. Das war ihm wohl alles so vorbestimmt. Der Elias hat einen Merzengrund und seine Almen kennt, wie ein Fuchs, wie ein Vogel. Vater, Mama, ich muss euch etwas sagen. Ich bleib innen, an Merzengrund. Ich komm nicht mehr außer. Nie mehr. Den Hof will ich nicht, Vater. Tu damit, was du willst. Ich brauch auch kein Geld. Wenn du dein Testament machst, Vater, denk drum, ich will nix. Leides Wohnrecht auf der Alm will ich. Das schreibst meine. Sie schult mir vielleicht echt einmal ein paar an. Mit Gewalt. Der Vater hat kein Wort gesagt. Hat Elias lei fassungslos umgeschaut. Du bist unser einziger Sohn. Du bist der Erbe. Es war immer so ausgemacht, dass du den Hof übernimmst. Für was haben wir dich denn auf die ganzen landwirtschaftlichen Schulen geschickt, ha? Die Erika übernimmt uns den Hof nicht da. Die wird Lehrerin. Ich kann nicht, dacht Mama. Das ist echt nicht normal. Elias, das hat noch nie einer gemacht. Frag deinen Onkel, den Hubert. Der ist Jäger, der sagt dir, wie der Winter ist, da innen im Mechzengrund. Auf einmal springt der Vater dem Elias an die Gurgel. Aber der Elias war stärker und hat den Eisern von sich weggeschoben. Wollt der Vater, dass wir Polizei und Rettung anrufen? Na, das tun wir nicht. Mein Gott, na, lass ihm sein Willen. Er kann da raus in der Welt nicht existieren. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Psychiatrie oder die Alm. Vater, willst du ihn im Nagenhaus haben, sein ganzes Leben lang? Da hat der Vater nachgegeben. Gibst mir die Schacht für den Sommer und die Gmünde erst für den Winter. Weil im Sommer ist mir unten zu viel los. Die ganzen Touristen, die Wanderer. Da bleibe ich lieber oben auf der Schacht. Aber den Winter überlebe ich leider Gmünde. Weil an der Schacht gehen dauernd die Lawinen nach. Und außerdem kommt in der Gmünde auch der Hubert vorbei. Zum Wildfuttern. Der kann mir Lebensmittel bringen. Der Vater hat den Elias anbettelt, dass er ihm wenigstens die ganze Almwirtschaft macht. Nein, Vater. Tut mir leid. Da triff ich zu viele andere Leute. Gib mir zwei Kühe, dass ich Milch habe und einen Käse machen kann. Und ein paar von den Gas gibst du mir. Für einen Vater war der Elias gestorben. Die Mutter und ich seien aber schon aufgezogen. Haben ihm zwei Petroleumlampen gebracht und einen Haufen Kerzen, weil die ersten 10 Jahre hat er ja noch gelesen. Und Lebensmittel. Im Sommer war es ja nicht notwendig, aber für den Winter hat er schon Vorräte angelegt. Er hat aber dann immer wieder gebraucht. Die Mutter und ich haben ihn immer wieder aufgesucht. Er hat auch keinen Wert drauf gelegt. Ich hab mir schon auch gedacht, im Winter wird's wohl ein bisschen langweilig werden. Aber so unterhaltsam habe ich es im Tal unten gar nicht gehabt. Ich streue ein paar Kärntl aus auf den Schnee und schon geht's los. Die Achkatzeln kommen. Zeit lassen denn sie die nie. Alleweil haben sie es eilig. Wischen im Zick-Zack daher, wie ein Blattl gejagt von Sturm. Und wieder auf die Seiten und wieder in meine Richtung. Auf einmal bremst das Viechel so schnell ab, dass es am Purzelbaum schlägt. Schnappt sie einen Kornhalm und auf ihn auf den nächsten Baum. Schaut mir an, hupft wieder an auf den Holzstoß und schaut mir ins Gesicht, der hinter einem offenen Fenster hockt. Kommen schon die Nackschen dahergewieselt. Schnattern, fressen, halt mir Vorträg. Dann sind sie weg. Und die Heer kommen. Das Geschrei von der hat man schon die längste Weile gehört. Ganz vorsichtig fliegen sie von Ast zu Ast. Dann wieder auf den Boden. Picken die Kerneln auf, die die Achkatzeln fallen lassen haben. Als nächstes kommen die Meisen, holen sich den Rest. Fliegen zu mir her, kriegen ein paar Brotbrösel von mir, hocken sie auf meinen Arm. Mit der Zeit sind alle ganz zutraulich geworden. Die Achkatzeln haben sich endlich Zeit lassen, sind über meine Stiefel gekupft, die Spatzen haben sie auf meine Schulter gekackt. Und unter der Hütte haben ein paar Hasen überwintert. Die wohl furchtsamsten für alle Viecher. Die haben auch etwas gekriegt. Die Igel haben nichts gebraucht, als wir ein bisschen Laub zum Zudecken. Sie haben ja ziemlich vergessen gehabt, den verlorenen Sohn. Also haben wir Jäger im Mauerl wieder etwas gebraucht. Der Reis war ihm das Wichtigste. Und die polnische hat er so gern mögen, die Dauerwurst. Und Sommer hat er Pilze und Beeren gesammelt, die Pilze getrunken, die Beeren eingekocht. Milch, Graukäs, Bergkäs hat er selber gehabt. Am Winter hat er ein bisschen mehr gebraucht. Das war aber kein Problem. Weil wir Jäger haben ja alle 2 Wochen mit dem Motorschlitten reingefangen, das Wildfuttern. Und da hat der Elias seine Lieblingsspeise entdeckt. Die Leck, die eigentlich fürs Wild gedacht war. Das ist ja so eine gepresste Getreidemischung mit Salz. Daraus hat der Elias eine Suppe gemacht. Gut, ha? Ja, ich will. Du, die Bauernzeitung habe ich mit. Brauche ich nicht, Hubert. Machst du nicht wenigstens einmal ein Kofferradio, dass du wenigstens einmal ein bisschen an Musik hast und da fragst, was an der Welt außen los ist? Muss ich nicht wissen. Was ich wissen will, erzählt mir der Bach. Der Bach erzählt dir das? Mir hat der noch nie etwas erzählt. Brauchst du nur hinhocken, ein paar Stunden und ruhig sein und losen. Und der Bach erzählt dir alles. Manchmal sag ich, du hör auf, ich mag das gar nicht wissen. Ja, ja, gell, alles am Bau kochen. Genau. Und wegen der Musik. Die werkst du wohl schon gehört haben, da herum, oder? Kann mich nicht erinnern. Ja, wenn du Auerhahn ballst und der Hirsch schreit in der Brunft, das ist halt meine Musik. Und wenn der Wind über die Bäume und über die Gräser streicht, dann ist meine Musik. Du, was ist denn eigentlich mit deiner Hand? Hab mich geschnitten. Schaut aber nicht gut aus. Möchtest du nicht einmal zum Doktor gehen? Nein, aussehen gehe ich nicht mehr. Ja, was tust du, wenn du wirklich einmal krank bist? Oder gar Hexen noch hast? Wenn es einmal so weit ist, weiß ich mir schon ein Mittel. Gut, nachher bin ich wieder dahin. Vergelt's Gott für die Suppe, es war ein einmaliges Erlebnis. Das sollte ich patentieren lassen und auch die Bio-Hotels umbieten. Das bleibt besser unter uns, Hubert. Elias, was ich dir noch sagen will. Wir Jäger, wir haben uns einig geworden. Wir wissen, dass du bis jetzt noch 40 Stickel Wild nicht geschossen hast, seitdem dass du da bist. Nicht einmal eine Forelle hast du aus dem Bach rausgeholt, im Gegensatz zu manch anderen. Also, bei dir darf man einmal ein Auge zurücken, das wollte ich dir gerade sagen. Ich bring da nicht meine Freunde um. Das Wild geht mir zu, lässt sie kraulen. Und Fisch kennen ja die meisten. Sind eh schon ein bisschen beleidigt. Die Fisch, weil ich einmal im Monat meine Dreckwäsche hängen am Bach. Zwei Tage lang aufgefädelt an der Schnur. Und ich selber leg mir auch eine, wenn ich mir selber schon zu viel stink. Das ist Zumutung genug für die Fisch. Ja gut, vierte nachher, Hubert. Zu Weihnachten kommen wir wieder, wenn es nicht gerade so viel schneit. Vierte, Elias. Hart ist der Winter manchmal schon, wenn's gar nicht mehr aufhört stürmen. Einmal hat's mir so eingeschnieben, dass ich nicht mehr aussehen kann bei der Tier. Und der Hubert hat meine Hütten nicht mehr gefunden. Rauch war kein aus dem Kamin, weil mir das Holz ausgegangen ist. Und weil kein Wurm da war, hat's auch einen Kamin zugeschnieben. Er hat mich auf Dach gefunden, weil ein paar Rech von der Hüttentier gestanden sind. Haben auch nichts mehr gehabt und haben gehofft, ich gebe ihnen was. Haben mich ernsthaft über die Leck gefreut, die Rech und ich. Von Weihnachten bis Ende Jänner kommt kein Sund zu meinen Hütten. Bin ich oft auf die Sonnseiten um ihn gewartet und habe mich vom Heistall an die Sonne gehockt. Weil eine Sonne braucht der Mensch. Ich war wieder einmal oben, weil es was zum Ausrichten gegeben hat. Ich habe einen glücklichen Menschen getroffen. Die Rech sind ihm nachgelaufen wie die Hunteln. Und vor der Hitten ist ein Fuchs auf mich zugekommen, ist ganz nach und vor mir stehen geblieben. Habe mir gedacht, na hoffentlich hat der nicht die Tollwut und beißt mich. Aber er hat mich nur ruhig angeschaut und ist gemütlich ums Hitteneck verschwunden. Und der Elias sagt, brauchst keine Angst haben, der Fuchs kommt dabei zu mir, das ist mein Freund. Die Gas waren auch ständig um mich herum, bis in die Hitten rein haben sie ihm nachgelaufen. So ein Kleine ist vor der Hitten dauernd über das Geländer gesprungen, als wollte sie ihm zeigen, was sie kann. Weil jedes Mal hat sie sich dann nach ihm umgedreht, ob er ihr wohl zugeschaut hat. Und gelobt hat er sie. Und schon wieder ist sie über das Geländer gesprungen und hat gemeckert. Magst du auch? Boah, grausig! Wie alt ist denn die saure Milch? Weiß ich nicht. Ich schütte alleweil etwas nach. Sauer ist sauer. Was da alles drin schwimmt? Butter, Jut, Schoten. Alles drin. Das gibt Kraft. Die fliegen wohl auch. Einmal im Jahr schmürbe ich mich ein mit dem ganzen Zeug. Da kriegt man Haut wie die heilige Jungfrau Maria. Oft wasche ich die Kudel aus und fang neu um. Du, Elias, ich muss dir was sagen. Der Vater ist nicht mehr. Ach so, der Vater ist nicht mehr. Was ist passiert? Er hat sie aufgehängt, im Stall. Er hat das Gleiche gehabt wie du als Junge. Ins Bett und nicht mehr aufgestanden. Dann hatten die Mami im Stall gefunden. So ein tüchtiger Mann, voller Tatendrang, sein Leben lang. Kommst zum Begräbnis? Na, komm ich nicht. Elias, wo bist denn? Mami? Mei, hast du mich jetzt erschreckt. Du tauchst ja auf als wie ein Berggeist. Bist du allein? Ich bin allein. Jetzt nimm mir halt den Rucksack an. Vitamine habe ich da mitgebracht. Die sind ja faul. Lauter faule Äpfel. Aus den guten habe ich einen Saft gemacht und auch die Fremden verkauft. Alles bio. Schmeckt mir. Weißt, ich mag jetzt faule Äpfel. Ja, siehst du es. Auf die Hunde ist eh einmal richtig getroffen. Na, wie schaust denn du aus? Richtig schämen muss man sich mit dir. Ich habe dir die letzten Weihnachten einen neuen Anorak geschenkt und einen Pullover habe ich dir auch noch gestrickt. Die grausigen Gummistiefel sind auch schon mindestens 10 Jahre alt. Ich mag nicht Neues. Ich will nicht Neues. Und ich habe die schlechten Nachreden. Aber die haben wir sowieso. Und echt, ein hochfeierliches Begräbnis, als wäre der Dolkönigsturm. Musik, Schützen, die Feuerwehr, elendslange Ansprachen. Der Bezirkshauptmann, Bürgermeister von 3 Gemeinden, alle waren da. Am Grab der Dekan und noch 2 Pfarrer. Ich hätte es nicht ausgehalten, Mami. Ich wäre auch nicht hingegangen, wenn ich nicht müssen hätte. So ein Schand. Selbstmord ist ein Sünd. Glaubst du? Lass mich der im Stich. Alle lasst's mich im Stich. Du verschwindest in die Berge und deine Schwester heiratet weiß Gott wohin. Ich möchte gerade wissen, womit ich mir das verdient habe. Was tust denn du da die ganze Zeit? 28 Jahre bist du schon da herum. Tatsächlich. Wie der Robinson Crusoe. Der war auch 28 Jahre auf seiner Insel. Wie geht es? Hast nicht Langeweile? Also, ich hatte nach 3 Monaten schon genug. Manchmal hocke ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf meinen Felsen. Den drucken mir die Zirn gelohnt. Vergeudete Zeit. Es gibt keine vergeudete Zeit. Es gibt nur eine geschenkte Zeit. Es gibt kein Gestern, kein Heut, kein Morgen. Es ist alleweil jetzt. Und ich bin was mit den Felsen und ich bin was mit den Zirn. Geh, lass mich aus, so eine Spinnerei. Der Mensch braucht den Menschen. Der Mensch braucht Gesellschaft, Geselligkeit. Ich brauche die Menschen nicht. Ich brauche die Geselligkeit nicht. Oft bin ich durch ganz einen feinen Regen gegangen. Durch einen Regenschleier. Und ich habe mich ganz gesellig gefühlt. Mit den Bäumen. Mit dem Moos. Jede kleine Dachsennadel ist aufgeschwollen unter meinen nackten Füßen und ist mein Freund geworden. Ach, geh herauf, ich verstehe dich nicht. Als junger Mensch bist du nicht lieber, als wir mit dem Traktor gefahren. Hast umgepflugt, hast umgebaut. Elias, wir waren so stolz auf dich. Da wächst ein rechter Bauer zu ihnen, haben wir gesagt, der Vater und ich. Nein, Bauer will ich schon lange keiner mehr sein. Ich baue nicht so. Ich sammle nur. Der Bauer will ein grosses Gut, eine grosse Ernte, viel Stück Viech. Ich habe da viel mehr. Und nichts gehört mir. Ein Orchkatzel bin ich. Können aber nicht alle so sein. Wir bauen ein echtes Volk, Elias. Geh, Mami. Die Agrarindustrie ein echtes Volk. Es war damals schon so. Es scheint sicher schlimmer. Du magst die reichste Bayerin sein da unten. Mit dem meisten Grund. Aber zuletzt bleiben dir gerade ein paar Schilling Milchgeld. Die Milliarden machen die Konzerne. Mag schon sein. Ich bin trotzdem stolz auf das, was ich bin. Glaubst du, wir hätten nicht schon längst Millionen eingenommen, wenn wir das Willen hatten? Dauernd, seit Jahren, laufen uns die Hoteliers nach und wollen uns die besten Grundstücke ankaufen. Aber das wollte der Bauer nicht und ich schon gar nicht. Das gefällt mir eher an dir. Elias, komm heim. Burg, bitte, komm heim. Das ist doch kein Leben da herum. Das ist kein Leben da. Hast du hier nach kann es gar nicht geben, Mami. Ich erzähl dir was. Wie oft sind wir als Kinder an den Regenbogen nachgelaufen? Er ist ins Alleweil ausgewichen. War wieder ein Stückchen weiter und wieder ein Stückchen weiter. Nie haben wir ihn gewaschen. Aber mir ist das Wunder einmal passiert, da herum am Mechzengrund. Auf einmal stehe ich am Ende von einem Regenbogen, mittendrin. Das Gras und die Blattler waren eingekillt, die Form. Und es hat mich her geblendet, dass ich glaubt habe, ich schaue durch einen Bergkristall mitten in die Sonne rein. Ich habe gebaut an die Regenbogenform. Ich war am Paradies. Und ich habe den Regenbogen über die Schulter genommen und bin damit zu meiner Hütte gegangen. Die Gas und der Fuchs haben es nicht fassen können. Meine, die haben geschaut. Ach, Bub, ich denke mir schon auch manchmal, was ist das für eine Welt, in der wir leben, wenn ich ins Fernsehkastlein schaue. Räuberei, Gewalt und Krieg. Und woher kommt das, Mami? Hieß ich jeden Tag, was die Raubmals an sich einfressen. Aber die gefressigste Raupen verwandelt sich irgendwann in einen Schmetterling. Und der braucht auf gerade noch ein paar Tropfen Honig. Die Menschen aber, draußen in der Welt, die wollen gefressige Raupen bleiben. Sie fressen und fressen, während viele andere hungern müssen. Ich war ja genauso ein Raupen. Oft bin ich da herin zum Schmetterling geworden. Ich wollte es gar nicht. Es ist einfach geschehen. Aber feins. Ein bisschen eingefangener Sternenstab. Ein bisschen Niederschlag vom Regenbogen. Das ist am Ende meine Ernte. Ich hätte die Gesellen lassen sollen in Maurach am See. Die mit den Gamsaugen. Geh, Mami. Ich wollte die halt so lang wie möglich für mich allein haben. Mein Schienbuben. Keine war mir gut genug. Das war falsch. Tut mir leid. Jetzt bist du für alle der Wilde vom Mechzengrund, der Spinner. Schau, Mami. Wenn einer mit allen anderen nicht Schritt haltet, vielleicht tut er das ja nur, weil er einen anderen Trommler hört. Von mir hast du das nicht. Vom Vater auch nicht. Ich höre einen anderen Trommler. Was ich da nur sagen wollte. Die Testamentseröffnung war schon. Er hat alles deiner Schwester vermacht. Ich hab das Wohnrecht am Hof und so viel Geld, dass sie auskomme. Du hast das Wohnrecht und den Fruchtgenuss in der Gminte und auf der Schacht. Dein Leben lang. Ich weiß nicht, ob ich so nicht. Ich hab mir vorgenommen, irgendwann lebe ich an einem hohlen Baum. Gibt's keine Besucher mehr, die den Wilden vom Mechzengrund sehen wollen. Unklopfen tut auf Kratner der Specht. Dunkel. Dunkelgrauer Rumpf. Kriegflugzeug. Bomba. Hey, wo fliegst du denn hin? Unschuldige Leute umbringen, hä? Kinder umbringen, die Leute aus ihrer Heimat vertreiben. Ratsum, ratsum! Hör mich nicht mehr. Sind schon weg. Krieg. Krieg. Ich weiß schon. Krieg haben wir da auch. Selber gesehen. Einmal war ich Zeug von ganz einem furchtbaren Graus im Krieg. Der hat mich fast verzweifeln lassen am Mörzengrund. Wo soll ich noch hingehen? Wohin? Wenn da auch schon Krieg ist. Und was für ein Krieg. So etwas grausiges Schieches habe ich noch gar nie gesehen. Ich gehe durch den Wald. Ein schöner Nachmittag war's. Die Sonne hat dort und da ein Straflichtlein geschickt. Und auf so einen hellen Fleck muss ich zwei miteinander kämpfen. Der eine hat eine rote Rüstung getragen, der andere eine schwarze. Der mit der schwarzen war fast doppelt so groß. Die zwei haben sich am Klamm gemacht, beißen und schlagen sich gegenseitig, Kugeln durch die Gegend. Ganz lautlos. Hast nix gehört? Und da sehe ich, die zwei sind nicht allein. Um sie herum kämpfen noch andere, viel tausend andere. Ein Krieg war das. Eine furchtbare Schlacht war das. Der Waldboden übersät von Tote und Sterbende. Hör's auf, schrei! Hör's auf, ich will das nicht! Schlacht jetzt ein Haus noch, aber nicht bei mir im Mechzengrund. Sie haben nicht auf mich gehört. Schau ich wieder auf die zwei, die als Herz gesehen haben. Der kleine Rote hat sich den großen Schwarzen schon richtig eingeschraubt. Hat ihm schon einen Arm abbissen und nackt am zweiten. Und der Schwarze bahnt sie auf und schleidert den Roten hin und her. Und ich sehe, Dem fallen auch schon ein Arm und ein Haxen. Auf einmal springt nur ein Rot auf den Schwachsen drauf, krallt sie ihm fest und will ihm den Hals durchbeißen. So waren die drei auf Leben und dort vereint. Was tu ich? Was tu ich? Der Schwachse, der Klärste von alle. Vielleicht ist es der General oder gar der König selber. Schaufle die drei mit einem Rindenstickel auf und trage sie zu meinen Hitten. Weil ich mir denk, kann's sein, die anderen Schwarzen merken oft, dass der König weg ist und hören auf kämpfen. Sie haben's nicht gemerkt, im Blutrausch. Daheim habe ich die drei aufs Fensterbrettel gelegt und zu ihnen gesagt, jetzt könnt ihr es lassen, Soldaten, bringt nichts mehr. Aber sie haben nicht aufgehört. Der echte Rote hat dem Schwarzen derweil schon ein paar die Viele getrennt. Aber der Schwarze reißt ihm mit seinen Schagen den Brustpanzer auseinander und fetzt ihm die Darm aus. Der zweite Rote beißt den Schwarzen dafür einen Arm an. Was soll ich noch weiter erzählen? Sie haben gekämpft und gekämpft und gekämpft bis zum Sonnenuntergang. Der Schwarze hat Bohrenraten den Kopf abbissen. Die zwei Köpfe sind eine dünne Fahne links und rechts vom Schwarzen angehängt. Er wollte sie von den Raten befreien, aber sie haben sie nur da an ihm klar gemacht. Dann ist er langsam auf seinen einzigen Haxen, der ihm noch blieb ist, über das Fensterbrettel davon gekrochen. Überlebt hat er ganz sicher nicht. So ein sinnloser Krieg. So ein sinnloser Krieg. Ich hab mir sagen können, sind ja nur Ameisen. Aber es ist kein Unterschied zu einem Krieg zwischen den Menschen. Ich kann es nicht. Grüß dich, Elias. Grüß dich. Ja. Bist du die Meide aus Maurach am See? Ja, die bin ich. Und noch viel mehr. Na, so etwas. Schön bist. Du auch, Elias. Hast du ihn gefunden? Hast du einen anderen gefunden, oder? Ja, Huni. Bei der Bahn ist er gewesen, in Jembach. Lebt er nicht mehr? Nein, schon lange nicht mehr. Und stickelweise aufklauen müssen von den Schienen. Verstreut auf 100 Meter. Tut mir leid. Mir auch. Kinder? Drei brave Kinder. Ich hab die so mögen. Ideal, Elias. Aber du hast deine Mutter gehört. Deshalb nur was nicht. Der Mächzengrund war schon damals in meinem Kopf. Hast du mich nicht erkannt? Wie machst du das? Hast du nicht gewusst, wo ich herkomme und wo ich wieder hingehe? Hast du mir nicht tief genug in die Augen geschaut? Gamsenaugen hast. Du auch? Holmrosenwangen hast, Lippenrot aus Brunellen, selig bist. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Verzeih mir. Wir kommen schon noch zusammen. Und oft haben wir beide selig. Führt dich derweil. Ich geh schon mal voraus. Bald komme ich nach, Meidi. Bald. Ich freue mich schon. Warum lässt sie denn die Mami nicht mehr sehen? Ist sie krank? Sag schon. Einen Schlaganfall hat sie gehabt. Hat sie sich aufgeregt? Sag schon. Unsere Felder, die ans Dorf angrenzen, die sind jetzt Bauland. Unglaubliche Wertsteigerung. Hast du sie verkauft? Der Tourismus braucht Grund und Boden. Und die Gemeinde eine bessere Kläranlage und ein Freibad. Aha. So ist es. Die Gemeinde hätte mich enteignet. Dann hätte ich durch die Finger geschaut. Arme Mami. Seit dem letzten Sommer habe ich einen Gast bei mir. Mit der goldenen Krane. Das ist meine Königin. Zuerst bin ich schon ein bisschen erschrocken, wie sie aus dem Augenwinkel kommen sich. Ganz zuerst nur so ein dünner, dunkler Schatten am Boden, der sich gewunden hat. Aus einem verrotteten Neck ist sie gekrochen. Da ist ein Loch ins Freie. Ma, zuerst habe ich keine Freude gehabt. Und man denkt, jetzt kommen die Kreuzotang sogar einmal hinten her. Nein, ich hab's da nicht gleich gesehen. Es ist ein Natal, ein Ringelnatter. Hat sie gefürchtet von mir, weil ich mich geriecht habe. Hat sie auf der Stelle auf den Buckel gelegt und da gestellt. Mit offenem Maul, die gespaltene Zunge weit rausgekommen. Und ich lachen müssen. Und hab mich halt auch ein paar Stunden nicht geriecht. Auf die ist ja langweilig geworden und sie hat sie wieder umgeschlängelt ins dunkle Eck. Habe ihr Lackel Milch ins Schalal gegossen und ihr umgestellt. Ist sie bald wieder auftaucht. Hat mich angeschaut mit ihren schwarz-gelben Augen. Hat einen Kopf aus Schalal gesteckt, mich wieder angeschaut und auf mit dem Zingel gekostet. Und auf einmal hat sie blitzschnell alles aufgeschlappacht und weg war sie. Inzwischen kennen wir uns gut, meine Königin und ich. Jetzt kriecht sie schon über meinen Haxen auf und ringelt sie zusammen und schlaft. Am Tag ist sie freilich außen im Freien unterwegs. Einmal hat sie bald der Bus erwischt. Ich bin gerade dazugekommen. War schon im Sturzflug begriffen, hat er mich aber im letzten Moment noch bemerkt und schnell noch die Kurven kratzt. Mein Fixel hat sie auch schon einmal am Schwanzel gehabt. Ist nicht einfach. Wolf und Lamm sollen miteinander weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie das Rind und die Schlange soll Erde essen. Sie werden nicht Schaden noch verderben auf meinem heiligen Berg. So spricht der Herr. Na, so weit sind wir noch nicht. Paradies ist die Natur groß. Sie hat mir was gelernt, meine Königin. Wie man den keltischen Winter übersteht. Das Holz war fechtig und es hat Minusgrade gehabt in meinen Hitten. Richtig herbeitelt hat's mich. Trotz Pullover und Anorak. Mein rustig stocksteif gefroren. Was tut die Königin? Schaut mir letztes Mal an und ringelt sie einfach zusammen und schlaft ein und riecht sie nimmer. Das ist die Winterstarre. So kommen die Schlangen über den Winter. Gut, du ist halt auch so. Leg mich neben sie hin und roll mich zusammen. Lang noch hat's mich herbeitelt. 3 Tage und Nacht lang wohl. Aber oft war ich weg. Aufgewacht bin ich, weil einer die Tierpumpe macht und mir geschrien hat. Elias! Elias! Was? Ich bin's, der Huber! Jetzt hab ich schon gewusst, du bist hier. Ich klopf schon seit einer halben Stunde. Was willst du denn? Ja, ein Brennholz soll ich da mitgenommen. Brauch keins. Lass mich in Ruhe. Ich leg dich da und da viel auf. Und der Polnischer hab ich da auch mitgenommen. Brauch ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was er mal Augen hat. Elias, geht's dir schon gut? Freilich geht's mir gut. Ich will grad schlafen. Vor 2 Wochen schon da einmal da. Kein Rauch aus dem Kamin, keine Spuren an Schnee. Ja, wenn ich meinen Winterschlaf halt, gehst du jetzt endlich. Was? Kein Winterschlaf haltest. Ja, nachher vierte Elias. Vierte. Hubert? Ja? Ich war auf der Schacht. Schau, ob die Hit noch steht. hat mich fast die Lawine mitgenommen. Wie aus dem Schnee aus der Krapel hat es auf einmal Fleisch und Blut gerieben. Na was nicht sagst? Himmlisch mir warm. Und dann bin ich auf der nächsten Lawine auch hingeritten. Ein Tag später bin ich vor der Hütte der Gmindsteher, sehe ich einen Schwarm Raben daherfliegen. An die Krallen hätten sie die blutigen Fleischfetzen hängen. Dann ist Gabel jetzt aber nicht. Wohl! Schau's auf die Schachtaufel. Da muss ein Flugzeug angestürzt sein. Wie der Pampa die Luft gejagt oder rausgeschossen. Die Welt lasst mir keine Ruhe. Die Welt lasst mir keine Ruhe. Nicht einmal da herum. Ich weiß eh. Die Welt ist klug geworden. Findet man nicht mehr aus. Ich schlaufe jetzt mehr. Vierte Hubert. Was ist denn mit dir? Elias! Wer? Wo denn? Bauch. Und dein Bauch. Mei, dein Bauch ist ganz auftrieben. Sag einmal, hast du Probleme mit dem Wasser lassen? Ja. Du musst ins Krankenhaus, Elias. Sofort! Das will ich nicht. Na, das hat was gebraucht. Der Amtsärztin habe ich gesagt, ohne Polizei wäre das nix, weil freiwillig geht er nicht mit. Im Krankenhaus Schwarz haben sie ihm sofort einen Zwischenkatheter gesetzt. Durch die Bauchdecken. Aber er hat trotzdem eine Lungenembolie gekriegt und ist ins Koma gefallen. Haben sie ihn in die Urologie nach Hall gebracht. Und dort hat es geheißen, der überlebt das nicht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Hör auf jetzt, Mamme, das nutzt nichts. Das hat einmal so kommen müssen. 40 Jahre war er drinnen im Märzengrund. 40 Jahre. Ein Wunder, dass er es so lange geschafft hat. Für uns. Besser als so, als ob er drinnen eine länglich krepiert. Tu die Augen auf, Elias, Elias. Du hast einen Tumor an der Prostata, Elias. Operieren kann man aber im Moment nicht. Das würdest du nicht überleben. In 2-3 Monaten bist du aber wieder halbwegs bei Kräften. Dann geht es. Der Doktor meint, wir sollen dich derweil in ein Pflegeheim unterbringen. So lange bleibe ich eigentlich sowieso nicht. Ich will wieder auf. Der Katheter muss ganz steril gehalten werden, Elias, weil sonst kriegst du eine lebensgefährliche Entzündung im Bauchraum. Ich will nicht an ein Heim. Ich mag das nicht. Mit einem bloßen Katheter kannst du nicht überleben in der freien Wildbahn. Wenn du leben willst, dann geh in ein Heim, Elias. Im Oktober ist die Operation. Und wenn die gut ausgeht, dann kannst du wieder auf die Alm. Zicht, wollte man ja keiner nehmen. Mindestens 5 Pflegeheime in der Umgebung habe ich angerufen. Man hat sich ja Räubergeschichten über ihm erzählt. Dass er reinweist, das Wild ausschlachtet und das rohe Fleisch frisst, die Forellen aus dem Bauch holt und ihnen gleich einen Kopf verbeißt als Lebendiger. Und dass er es mit seinen Gas treibt. Das hat was braucht. In Fiegen haben sie man dann genommen. Na. Da bleib ich nicht, Erika. Ich krieg da keine Luft. Du hast da dein eigenes Zimmer, Elias. Mit Blick in die Berg. Kannst da jederzeit aussehen, spazieren gehen. Das ist doch kein Gefängnis. Schau, Elias, das ist ganz einfach. Entweder du bleibst da im Altersheim oder sie bringen dich in die Psychiatrie, aber in die geschlossene. Gut, ich bleib. Ich habe ihn jede Woche besucht. Er hat kaum mehr geredet, ist in sein Zimmer geguckt oder in der Hauskapellen. Medikamente hat er komplett verweigert. Gessen hat er auch kaum mehr was, außer ein bisschen Gemüse. Die Bilder in sein Zimmer hat er alle angehängt, das wogen so gemalte Naturdarstellungen. Ende September ist ein Bussard gegen ein Stiegenhausfenster geflogen und ist bewusstlos draußen auf dem Beton niedergestürzt. Der Elias hat ihn aufgehoben und hat ihn mitgenommen auf sein Zimmer und hat ihn dort gesund gepflegt. Dann hat er ihn wieder auslassen. Elias! Hubert, das freut mich aber, dass du mich besuchst. Geht's dir mit den Füßen schlecht? Meine Haxen kannst du wegschmeißen. Im nächsten Grund hat es warme Stellen gegeben. Im Bauch. Da haben wir mich im Winter alle alleine gestellt. Da habe ich heute noch Haxen wie eine Gams. Ich glaub dir's. Bist ja tatsächlich so schnell gewesen wie eine Gams. Wenn ich mit dem Chip auf die Schachtaufen bin, habe ich länger gebraucht, wie du zu Fuß. Wo du lei allem deine unbändige Kraft hergehabt hast, kannst du dich erinnern. Einmal haben wir auch auf der einen Seite von Triplona Bach einen Hirsch geschossen. Ist drin nicht an Bachhochen gekugelt. Haben wir dich gefragt, ob uns nicht helfen kannst, den Hirsch aufzutun. Das werden wir gleich haben, hast du gesagt. Und hast ihn auch nur aufgezacht. Wir Jäger, wir hatten den Stritt nicht gepackt. Musst mich nicht trösten, Hubert. Bist selber nicht gut dran. Es ist hart für einen Jäger, der sein Lebtag auf die Füße gewesen ist. Du, mir geht's nicht schlecht. Ich habe einen Haufen Weiberleute getroffen, mit denen ich einmal eine bessere Bekanntschaft gehabt habe. Ja, bist du auch im Heim da? Bin ich, ja. Elias, ich habe mein Auto noch. Es fährt zwar mein Bruder mit, aber er bringt mir es jederzeit. Wenn willst, fahre ich dich rein am Märzengrund. Darfst du das? Freilich. Du kriegst dich nicht daher. Auf gehen wir. Grüß dich, Hubert. Wo willst du denn hin? Spazieren, frische Luft schnappen. Nein, das geht jetzt nicht. Im Behandlungsraum wartet der Doktor auf dich, Elias. Katheterwechsel. Bitte, Erika. Bitte lass ihn's gehen. Du, Hubert. Du willst jetzt aber nicht den Elias reinbringen. Elias, das geht nicht. In 2 Wochen bist du dort. Klar machst du echt. Um Gottes Namen, bleibe ich halt noch. Aber nach der Operation darf ich wieder rein, oder? Du hast mir versprochen, wenn der Tumor weg ist, darf ich wieder rein. Elias, es tut mir leid, aber das ist nicht so. Ich hab mich täuscht. Wie? Der Katheter bleibt dir. Bis ans Lebensende. Das haben mir die Ärzte bestätigt. Nicht vor mir gehen. Was sagst du? Nicht vor mir gehen, Elias. Ich weiß nicht, was ihr soll mit dem Tod habt. Denn Tod gibt's nicht. Komm her zu mir. Komm. Mein schöner Bub. Mein gescheiter Bub. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Du hast alles kaputt gemacht. Den Hof gibt's nimmer. Ich muss bei meiner Tochter in der Stadt leben und dankbar sein, dass sie mich nicht in ein Heim tut, weil mich der Schlag getroffen hat, wegen eng zu Mami. Weil ich im Rollstuhl hock, wegen eng zu keiner mehr von uns, der auf die Felder arbeitet, keiner, der kocht und aussah. Mami. Blinde, stabige Fenster am ganzen Haus im Stall. Fremde Viecher, fremder Bauer. Die Kuchel dunkel, kalt und Mami. Kann man in denen Kuhn mehr recht und lacht und wie noch kommen sorgt. Wir sind ausradiert, ausradiert, ausgestorben. Und du bist schuld. Du bist schuld. Mami. Elias, ja, wo bist denn? Du hast dich recht nicht an den Kasten versteckt, oder? Ich bin's, der Hubert, musst dich recht nicht verstecken vor mir. Ich hatte dich recht eingeführt in Merzengrund. Elias, ich hatte dich eingeführt. Warst halt durchgestorben. In der Freiheit. Und nicht in einen Kleiderkasten. Aufgehängt. Mit einem Schuchbantel. Oft ist dunkel warm. Dunkel. Ganz dunkel. Und die echten Donnerwumms her. Der Himmel kohlschwarz und schwefelgelb. Hat hier mich geregt. Bin gewachsen. Wie die Farben im Wald bin ich gewachsen. Die Blitze kreuz und quer beim Himmel zuckt. Immer nachher, es kommen nachher. Der Abstand zwischen Blitz und Donner immer kürzer. Und ich bin gerannt bin ich. Ein ins Gewitter gerannt. Da krieg ich Schutz. Unter die Gewitterwolken krieg ich Schutz. Hab den Kleiderkasten hinter mir lassen. Hab das Zimmer hinter mir lassen. Und das Altersheim. Außen bin ich bei der Tür. Außen und eine am Märzengrund. Der Bus hat ist über mich geflogen. Und Rech und Fuchs sind neben mir gelaufen. Und die Schlange hat sich um meinen Hals umgeringelt. Und ich bin Bussa gewesen. Und Rech und Fuchs und Schlange. Links und rechts, vor und hinter uns haben die Blitze eingeschlagen. Und gleichzeitig hat's tuscht und kracht, als ob die Welt untergang. Und ich hab geschrien vor Freude. Meidi, der Elias kommt. Der Elias mit den Gamsen kommt. Wart auf mich, bin gleich da. Und der Regen hat mich wachsen lassen. Wachsen, immer mehr wachsen. Über die Baumhausen bin ich gewachsen. Weit über die Baumhausen. Ich, der Wilde vom Märzengrund. Und oft war ich oben. Ganz oben an die Berg. Endlich frei. Frei. Endlich ganz frei. Märzengrund, ein Hörspiel von Felix Mitterer. Die Personen und ihre Darsteller: Elias Heinz Tipotsch, junger Elias Bernhard Eberharter, Erika seine Schwester Magdalena Wurm, Mutter Martha Brucker, Hubert Gebhard Eberhard, Salige Elisabeth Angerer, Musik Maria Ma, Tontechnik und Schnitt Michael Mangweth, Regie Martin Seiler. Eine Produktion aus dem ORF-Landestudio Tirol 2018. PS: Märzengrund wurde von Ö1-Hörerinnen und Hörern zum Hörspiel des Jahres gewählt und gestern bei der Ö1-Hörspielgala ausgezeichnet. Das mit dem Hörspielpreis der Kritik ausgezeichnete Hörspiel »Die Koch-Astronautin« von Mariola Brilowska können Sie morgen um 23 Uhr im Ö1 Kunstsonntag hören. Und nächste Woche präsentiert Monika Kalcic im Ö1 Hörspieltermin am Samstag um 14 Uhr die besten Einreichungen unseres Kurzhörspielwettbewerbs Track 5.